Die Hotelmesse in Hamburg erfreute sich einer lebhaften Mundpropaganda. Für ganze 5 D-Mark bekam jedermann einen Freifahrschein durchs Schlaraffenland und konnte essen, was der Appetit versprach und die Bäuche hielten. Fleisch ist ein Stück Lebenskraft. Als wir in den 70er Jahren mit dem Vegetarismus begannen, waren wir absolute Außenseiter. Ich bin ja Vegetarierin in der 4. Generation. Ich habe einen Widerwillen gegen Fleisch. Den hatte ich von Anfang an und den habe ich heute noch. Wenn ich mir immer diese Top 10 der Lieblingsgerichte in der Betriebsgastronomie ansehe, dann stehen nach wie vor wirklich an der ersten Stelle sehr fleischlastige Gerichte, wie zum Beispiel das Schnitzel mit Pommes oder auch die Currywurst. Lieber Wurstbrot auf gar keinen Fall, weil ich kein Fleisch mag. Das Einzige, was ich noch weniger mag als Fleisch, sind Vegetarier. Veggie Day hat was zu tun mit Genuss und mit Verantwortung. Einmal in der Woche wollen wir, dass die öffentlichen Kantinen vegetarisches Essen anbieten und kein Fleisch. Essen ist nämlich hochpolitisch. Es gibt allein in Köln 20 rein vegetarische Restaurants und 7 rein vegane. Also auch NRW, Land der Fleischesser, auch da passiert langsam stetig ein Umdenken. Fleisch ist kein Gemüse. Wurstesser, Vegetarier und die Wirtschaft. Ein Feature von Michael Brocker und Antje Kiesler. Jens war leidenschaftlicher Fleischesser und hielt mit seiner Einstellung in dieser Sache nicht hinter dem Berg. So pflegte er oft mahnen zu sagen, der Mensch ist kein Beilagenesser. Von ihm gab es viel zu lernen. Obst ist ein Nahrungsmittel für Bewohner subtropischer und tropischer Regionen. Und Gemüse dient in erster Linie der farbenfrohen Auflockerung des mit verschiedenen Fleischsorten bestückten Tellergerichts. Deshalb mit Obst und Gemüse sparsam umgehen, weil es sonst schnell zu einer unerwünschten Vorsättigung kommt. Nachdem sich Jens einmal bei einer Hochzeitsfeier seinen Teller so richtig mit Braten, Würstchen und Koteletts und den dazugehörigen Soßen vollgeladen hatte, brach es plötzlich mit Macht aus ihm heraus. Fleisch ist mein Gemüse! So beschreibt der Hamburger Autor Heinz Strunk eine Episode aus den 80er Jahren, als er Saxophonist in einer Tanzkapelle war. In der alten Bundesrepublik war die Welt der Fleischesser noch in Ordnung, auch auf den Speisekarten. Doch heute sieht das anders aus. Ein Shake und Erdbeeren. Und zwei Wasser. Arthur Reifengerst steht in seinem kleinen Restaurant in Köln. Die Kühltheke brummt. Gekonnt füllt der 28-Jährige Erdbeeren in einen Küchenmixer. Wer möchte, kann auch Smoothies, Obst, Suppen oder Wraps bestellen. All diese Gerichte haben eines gemeinsam. Sie enthalten kein Fleisch und keine tierischen Produkte. Arthur und seine Kollegin Anastasia Heinz setzen in ihrem Laden Venjoy auf veganes Fastfood. Die Idee für den eigenen veganen Laden entstand aus einer Not heraus, erzählen die Jungunternehmer. Wir selbst sind vegan, ich seit Mai 2011, Anastasia seit Oktober 2012. Darüber haben wir uns auch kennengelernt. Und wir dachten dann auch, warum gibt es denn keine Kette oder keine Ausgehmöglichkeit, wo man schon weiß, wie diese Produkte schmecken und was dahinter steht und dergleichen. Und dann dachten wir eben, wenn es das noch nicht gibt, warum gehen wir das einfach nicht selbst an? Ihr Laden läuft so gut, dass die beiden überlegen, weitere Standorte zu eröffnen. Denn fleischfreies Essen ist gefragt wie nie zuvor. In Veggie-Restaurants muss man oft Tage vorher einen Tisch reservieren. An Veggie-Imbissen in Großstädten bilden sich Mittagsschlangen. Mit anderen Worten, es verändert sich vieles bei den Ernährungsgewohnheiten in Deutschland. Mischen Vegetarier und Veganer die Tischsitten auf? Wird der Lebensmittelmarkt umgekrempelt? Oder sind das alles nur Randerscheinungen und Wurstesser behalten doch die Oberhand? WDR aktuell. Mit Christina Maria Greve. Guten Tag. Männer essen fast doppelt so viel Fleisch wie Frauen. Gleichzeitig sind 8 von 10 Vegetariern weiblich. Insgesamt ernähren sich mittlerweile rund 4% der Bevölkerung fleischfrei, so das Kölner Institut für Handelsforschung. Der Vegetarierbund kommt sogar auf 10% und spricht gerne von einem regelrechten Veggie-Boom. Zu Recht, glaubt Dr. Markus Keller, Institut für alternative und nachhaltige Ernährung in Gießen. Dieses Institut forscht seit 2010 zu fleischfreier und gesundheitsfördernder Ernährung. Das Ganze ist deutlich moderner geworden, als es vielleicht noch vor 10 Jahren war. Da waren die Vegetarier immer noch so ein bisschen in der Außenseiterecke. In manchen Fachbüchern läuft das unter Außenseiter-Diäten. Und heute ist das Vegetarische eigentlich schon Mainstream. Das heißt, es ist in der Gesellschaft angekommen. Es ist heute sehr positiv besetzt bei vielen Menschen. Und vor allem wird es eben sehr, ich sag mal, auch selbstbewusster transportiert. Also man versteckt sich heute nicht mehr, sondern eigentlich sollte es klar sein, wenn man irgendwo essen geht, dass da auch was Vegetarisches gibt. Heute wird es immer selbstverständlicher, dass man erwartet zumindest, dass es auch was Veganes gibt. Vegan heißt, neben Fleisch und Wurst sind auch alle anderen tierischen Produkte wie Milch, Käse und Eier tabu. Dafür greifen Konsumenten auch tiefer in die Tasche. So kostet etwa Sojamilch regelmäßig mindestens die Hälfte mehr als Kuhmilch. Veganer gehen aber oft noch einen Schritt weiter und verzichten auf Kissen aus Daunen oder Schuhe und Autositze aus Leder. Stattdessen greifen sie zu Leder, das aus Kork, Pilzen oder Ananasblättern gemacht wird. Daunen werden durch Baumwolle, Schaumstoff oder Hanf ersetzt. Und noch eine Haltung breitet sich aus und beeinflusst den Markt. Jeder 4. Bundesbürger ist Flexitarier, isst also seltener Fleisch als der Bevölkerungsdurchschnitt. WDR aktuell. Aus der Region. Im deutschen Vergleich liegt Nordrhein-Westfalen mit seinen Vegetariern und Veganern im Mittelfeld. Am größten ist ihr Anteil im Saarland, Bremen und in Bayern. Sachsen-Anhalt und Sachsen bilden das Schlusslicht. Viele Restaurants in den Großstädten stellen sich auf den neuen Wunsch nach fleischfreiem Essen ein. Von dort wird die pflanzliche Ernährung dann weiter aufs Land getragen. Das zeigt sich auch im Westen, sagt Matthias Rohrer vom Vegetarierbund. Es gibt allein in Köln 20 rein vegetarische Restaurants und 7 rein vegane. In Düsseldorf sind das 17 vegetarische und 5 vegane. Und allein in Duisburg immer noch sind es 9 vegetarische und 3 vegane. Also auch NRW, Land der Fleischesser, auch da passiert langsam, stetig ein Umdenken. Auch Verlage reagieren auf solche gesellschaftlichen Trends. Einerseits gibt es eine Zeitschrift wie Beef, die sich ausschließlich an Männer richtet und in der extrem erlesenen Fleischsorten gehuldigt wird und teure Luxusgrills präsentiert werden. Andererseits erscheinen reichlich Zeitschriftentitel, die den Markt von Vegetariern und Veganern bedienen. Kochen ohne Knochen. Veggie Journal. Das Vegan-Magazin. Slowly Veggie. Vegan Good Life. Happy Veggie. Schrot und Korn. Köstlich vegetarisch. Vegetarisch fit. Vegan für mich. Vegetarisches, womöglich veganes Kochen ist in. Mit dazu beigetragen hat Attila Hildmann. Der 35-jährige Berliner hat sich seit vielen Jahren als Verfechter der veganen Küche einen Namen gemacht. Damit ist er auch immer wieder in Fernsehkochshows unterwegs, wie in der WDR-Nachmittagssendung Daheim und unterwegs. Der Klassiker, Bolognese-Soße ohne Fleisch, das geht doch gar nicht. Richtig, das geht gar nicht. Das dachte ich auch vor 10 Jahren noch. Ja, okay. Wir gönnen uns heute den Luxus und werden mit Tofu unsere Bolognese machen und da zeige ich dir ein paar richtig gute Tricks, wie du Tofu mit Geschmack machen kannst und dass es nicht wabbelig ist. Generell gilt, mit 0,6% Anteil am Gesamtumsatz im Lebensmittelhandel sind vegane und vegetarische Produkte beileibe kein Massenmarkt. Und trotzdem gewinnt das Segment an Bedeutung. 2015 lag der Umsatz mit vegetarischen und veganen Lebensmitteln bei 450 Millionen Euro. Das bedeutet einen Anstieg von über 25% im Vergleich zum Jahr davor. Das gestiegene Interesse an vegetarischen Produkten hat auch neue Player angelockt. 2014 entdeckte die Rügenwalder Mühle als erster Fleischkonzern ihr Herz für Vegetarier und begann, Fleischersatzprodukte herzustellen. Mit großem Erfolg. Mittlerweile macht das Unternehmen 20% seines Jahresumsatzes mit fleischfreien Produkten. Weitere Firmen wie Wiesenhof und Maika schlossen sich an und beliefern große Supermarktketten mit fleischfreien Fertigprodukten. Das Institut für Handelsforschung, kurz IFH, beobachtet solche Marktverschiebungen seit bald 90 Jahren und weiß, es gibt sie bei Lebensmitteln regelmäßig, aber selten so stark wie zurzeit im Segment Vegetarier-Veganer. Dr. Susanne Eichholz, Leiterin der Abteilung Einzelhandelsberatung. Wir haben eine Wachstumsrate über den Markt vegan-vegetarische Produkte in den letzten 5 Jahren von 9,5% pro Jahr. Das liegt deutlich über dem Lebensmittelmarkt mit 1,4% pro Jahr. Und wenn ich mir den Kernmarkt anschaue, Milchersatz, Fleischersatz und Frühstücksprodukte, also Pasten, dann liege ich sogar bei einer Wachstumsrate von 16% pro Jahr. Also die bedeutendste Warengruppe in diesem Rahmen sind die Fleischersatzprodukte, auf die ungefähr etwas mehr als ein Fünftel des Marktes entfällt, gefolgt von den Molkereiersatzprodukten. Und die Molkereiersatzprodukte haben auch das größte Wachstum mit 22%. Und so finden sich im Einzelhandel immer mehr vegetarische und vegane Produkte. Immer mehr Händler machen mit in einem stark umkämpften Lebensmittelmarkt, auf dem es sehr schwer geworden ist, sich gegenüber der Konkurrenz abzusetzen oder gar die Gewinnmargen zu steigern. Das Thema vegane, vegetarische Produkte ist ja zunächst mal im Biofachhandel, Naturkosthandel seit Jahrzehnten ein Thema, was da in der Nische schon auch in der Sortimentsbreite platziert wurde. Und damit, dass das Thema jetzt massendistributionsfähig geworden ist, hat sich der Lebensmittelhandel in seinen Formaten dem angepasst. Und da waren es zunächst die Vollsortimenter, die diese Themen stark forciert haben. Aber die Discounter haben mittlerweile auch nachgezogen. Liebe Kunden, wir öffnen Kasse 2 für Sie. Nachmittags unter der Woche bei Aldi Süd in Mülheim an der Ruhr. Hier hat einer der größten Lebensmitteldiscounter in Deutschland seinen Hauptsitz. In einer Filiale um die Ecke vom neuen Bürogebäude schieben die Kunden ihre Einkaufswagen an langen Warenreihen vorbei. Simon Binder steht vor einem Kühlregal an der linken Wand der langen Einkaufshalle. Er ist Corporate Responsibility Manager bei Aldi Süd. Auf Deutsch heißt das, als einer von über 40.000 Mitarbeitern in Deutschland und über 120.000 weltweit kümmert er sich um soziale und ökologische Belange des Lebensmitteldiscounters. Wir stehen jetzt vor unserem Kühlregal mit unseren Fleischersatzprodukten, vegetarisch lecker, und haben hier einmal Aufschnitt ohne Fleisch in verschiedenen Geschmacksrichtungen, vegetarisches Hack oder auch geschnetzeltes und klassisch die Bio-Veggie-Burger, aber auch Bio-Veggie-Bolognese und dann Tofu oder Veggie-Schnitzel. Für so ein Schnitzel zahlen die Kunden 2,29 Euro. Fleischfreie Grillsteaks gibt es für 1,85 Euro. Seit 2013 hat das Unternehmen seine eigene vegetarische Marke. In den letzten 15 Jahren sind nach und nach Alternativen zu Tierprodukten eingeführt worden. Mit Milch ging es los, erzählt Binder und zeigt auf das Regal mit Sojamilch. In den letzten Jahren kamen immer mehr dazu. Und mit ihnen die Zusammenarbeit mit dem Vegetarierbund. Seit 2014 helfen Experten des WEBO Aldi Süd bei Fragen rund um fleischfreie Produkte. Und geben ihm das V-Label, ein Gütesiegel der Europäischen Vegetarierunion zur Kennzeichnung von vegetarischen und veganen Lebensmitteln. Dieses Label zeigt einen gelben Kreis mit grünem V, das an einen jungen Pflanzenspross erinnert. Wir labeln eben mit dem V-Label Produkte dann, wenn wir sagen, das ist ein Mehrwert für den Kunden. In einer fleischlastigen Umgebung würden wir beispielsweise eben auch ein klassisches vegetarisches Produkt mit dem V-Label auszeichnen. Und ansonsten sind natürlich sogenannte Highlights auch vegane Produkte, die dann das V-Label mit dem veganen Zusatz bekommen. Im Herbst 2016 trugen 39 Artikel und über 110 Sorten das gelb-grüne Label. Dieses Jahr kommen noch mehr neue Produkte auf den Markt. Vegetarische Snacks zum Dippen stehen bald in den Regalen. Egal ob Rewe, Edeka, Netto oder Lidl, alle Discounter und Supermärkte räumen Regale frei für Vegetarisches und Veganes. Und Wurst? Die ist bei Aldi Süd getrennt von den Fleischersatzprodukten platziert. Weiter hinten im langen, leuchtenden Kühlregal. Liebe Kunden, Kasse 2 schließt. Bitte nicht mehr auflegen. Verantwortungsvoller Fleischkonsum, Kooperationen mit Lebensmittelhandel und Herstellern? Seit 125 Jahren hat der Vegetarierbund, WEBU, auf diesen Sinneswandel gewartet. Zur Zeit seiner Gründung, 1892, zählte er etwa 400 Mitglieder. Heute bekennen sich 13.000 Mitglieder zu ihm. Mit Vorstößen wie Donnerstag ist Veggie-Tag versuchte der Verein medienwirksam, dem Fleischverzicht Popularität zu verschaffen. Für die Grünen erwies sich der Gedanke allerdings als kontraproduktiv. als die ehemalige Verbraucherministerin Renate Künast sich 2013 der Idee des Veggie Days anschloss, erntete sie hauptsächlich negative bis spöttische Reaktionen in der Öffentlichkeit. Geholfen haben demgegenüber Lebensmittelskandale, so Matthias Rohrer, Leiter von Webu Business. Diese Abteilung berät Hersteller und Händler über Produktentwicklungen und PR. Seit ca. 2011, da ist was passiert in der Gesellschaft. Es gab viele Skandale, es gab BSE, es gab die Vogelgrippe, dergleichen mehr. Und 2011 war immer noch vegetarisch das Thema, was noch im Vordergrund war. Und sukzessive hat sich aber dann vegan immer weiter nach vorne gespielt, weil man auch festgestellt hat, naja, es geht ja nicht nur darum, dass die Leute auf Fleisch verzichten. Naja, es geht auch darum, dass das Thema Ausbeutung der Tiere eine immer größere Rolle gespielt hat. Der Webu setzt sich für Tierrechte ein. Und vergibt auch deshalb das V-Label. Zuletzt hat es der Organisation jedoch Ärger eingebracht. Denn nicht nur herkömmliche Betriebe, die ausschließlich pflanzliche Produkte herstellen und denen Regionalität am Herzen liegt, bekommen das Logo, auch Produkte von Fleischkonzernen wie der Rügenwalder Mühle dürfen sich damit schmücken. Rohrer begrüßt diese Entwicklung. Wenn Wursthersteller umdenken, sei das ein gutes Zeichen. Und wenn sie auf dem Lebensmittelmarkt schon weit verbreitet seien, trügen sie zudem noch einen großen Teil dazu bei, fleischfreie Produkte in die Haushalte zu tragen. Wenn man sich den Markt mal anschaut, dann ist das so, dass die großen Player, die sind natürlich schon in den ganzen Supermarktketten gelistet, wo aktuell die kleineren noch gar nicht waren oder noch gar nicht Fuß gefasst hatten. So, das ist eine Marktmacht, die ist da, die ist auch nicht von der Hand zu weisen und da kann man relativ wenig machen. Aber gerade im Massenmarkt, da ist es so, da ist ein harter Verdrängungswettbewerb, der Handel ist da rigoros und der guckt auf die Zahlen und da haben es die Kleinen einfach nicht leicht. Dass der Kauf von Fleischersatz mittlerweile nicht mehr so stark steigt, wie er es lange getan hat, sieht Rora gelassen. Der Markt sei in Bewegung. Münsterland, Kreis Warendorf. Hier liegt Beckum. Das steht für Bachheim, das Heim der Bäche und von etwa 37.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Um das Zentrum herum erstrecken sich Äcker, grüne Wiesen und Wälder. Und nordöstlich die Beckumer Berge mit ihren bis zu 170 Meter hohen Hügeln. Auf der anderen Seite der Stadt, im Stadtteil Roland, produziert Berif Sojafit ausschließlich pflanzliche Lebensmittel. Erst kürzlich hat das Unternehmen eine neue Produktionsstätte eröffnet, passenderweise am Lebensweg. Der Name ist Programm. Die breite Front der neuen Halle präsentiert sich Richtung Straße in hellem Grün. Auf der anderen Seite der Straße steht die erste Produktions- und Lagerstätte der Firma. Doch die reichte nicht mehr. In den Hallen des Familienunternehmens werden mittlerweile 160 verschiedene Tofu- und Sojaprodukte hergestellt. Bevor es in die Produktion geht, müssen Kopfhaube und Schutzmantel sitzen. Eine Putzmaschine säubert die Schuhe mit automatisierten Bürsten. Die desinfizierten Hände werden mit einer UV-Lampe nach Dreckrückständen untersucht. Dann geht es in die Hallen, wo Sojapflanzen vom grünen Feld von schweren Maschinen verarbeitet und abgepackt werden. Bernd Esser hat vor einem Jahr die kaufmännische Geschäftsleitung von Berif übernommen. Er zeigt auf eine Anlage aus Edelstahl, aus der ein Produktionsband herausläuft. Hier ist unsere Tofu-Presse. Dieser Pressvorgang macht aus vielen kleinen Bruchstücken ein Tofu. Eine Handvoll Mitarbeiter steht an dem Produktionsband und begutachtet die Stücke aus verarbeitetem Soja. Die Tofu-Stücke sind rechteckig und etwas kleiner als eine Hand. Sie ähneln in Oberfläche und Textur einem festen Stück Schafskäse. 70 Tonnen Tofu produziert Berif in der Woche, erzählt Esser. Von der Sojabohne bis zum verpackten Stück dauert es mehrere Stunden. Ein Teil des Tofus geht dann weiter in Räucheröfen, weil wir ja komplett bio sind, werden wir dann mit Buche den Tofu nochmal in die Räucherkammer verbringen und der wird nach einer gewissen Zeit dann den Geschmack haben, den wir dann haben wollen. Es riecht nach Soja. Die Atmosphäre ist familiär. Man kennt sich, man grüßt sich. 180 Mitarbeiter hat Berif, Tendenz steigend. Das Familienunternehmen begann 1985 als Tofu-Kostwerk GmbH. Als tiefgekühlte Fertiggerichte boomten und Bio noch kein Qualitätsmerkmal war, bastelte der Ingenieur Hermann Berief an einer Maschine, um Soja automatisiert zu Tofu zu verarbeiten. Über 20 Jahre war das ein Nischenprodukt. Aber die Zeit ist vorbei. Das Geschäft läuft. Mehr Platz und mehr Mitarbeiter müssen her. Schon eine tolle Sache. Wir kennen uns ja alle untereinander noch. Und wir kennen ja auch die Diskussion, wie mal ein Produkt entstanden ist. Aber man muss ja wissen, das ist ja nicht seit Tausenden von Jahren gelernt, sondern mit 31 Jahren gehören wir zu den Pionieren. Die Stadt Beckum wirbt auf ihrer Internetseite damit, wegen ihrer geografischen Lage ein idealer Wirtschaftsstandort zu sein. Berief Sojafit möchte vor allem wegen seines Gründungsvaters an diesem Standort festhalten. Auch wenn die Lage eigentlich nicht die einfachste ist, sagt Bernd Esser im ruhigen Besprechungsraum, einen Flur von den Produktionshallen entfernt. Der Standort Beckum macht es auf der einen Seite spannend, weil wir eng mit der Politik zusammenarbeiten können. Auf der anderen Seite ist es aber etwas schwierig, weil natürlich alles in die Städte reinzieht und wir natürlich für die Mitarbeitergewinnung da einen halben Nachteil haben. Den versuchen wir durch ein familiäres Umfeld eben dann auch wieder recht zu schaffen. Und auf der anderen Seite die Verfügbarkeit von Rohstoffen aus NRW ist eben für uns schon eine schwierige Sache. Und da gilt es in den nächsten Jahren noch weiter Entwicklungsarbeit zu treiben. Zwar hat sich die Anbaufläche von Soja in Deutschland zwischen 2012 und 2016 schon verdreifacht, der Anbau in Nordrhein-Westfalen läuft aber nicht optimal. Sojabohnen brauchen ein feuchtwarmes Klima. Deshalb wächst die begehrte Pflanze im Westen Deutschlands nicht so gut wie zum Beispiel in Bayern und Baden-Württemberg. Trotzdem soll Nordrhein-Westfalen in Zukunft mehr Soja selbst herstellen. Zurzeit laufen Untersuchungen, um herauszufinden, welche Sorten dafür am besten geeignet sind. Das Bundeslandwirtschaftsministerium unterstützt die Studien mit der sogenannten Eiweißpflanzenstrategie. Ursprünglich kommt die Bohne aus China. Heute wird der Großteil in den USA, Brasilien und Argentinien produziert. In der Saison 2015-2016 wurden weltweit über 300 Millionen Tonnen Soja geerntet. Gerade in Südamerika, zulasten des Regenwaldes. Auch gilt ein Großteil des Erzeugnisses aus diesem Teil der Erde als genmanipuliert. Berief garantiert, dass ihre Sojabohnen weder Regenwald auf dem Gewissen haben, noch genmanipuliert sind. Die Pflanzen des Unternehmens kommen derzeit aus China, Indien, Österreich und Deutschland. Das Ziel ist es, immer europäischer und immer deutscher zu werden. Dazu gehört es, mit vielen Verbänden darüber zu reden, mit den Bauern vor Ort darüber zu reden, um nachher ein Produkt zu haben, was dann auch stabil ist und auf der anderen Seite auch wieder uns beim Thema Nachhaltigkeit unterstützt. WDR aktuell. Mit Christina Maria Greve. Guten Tag. Deutschlands Schlachthöfe haben im vergangenen Jahr so viel Fleisch produziert wie noch nie. Mit rund 8,25 Millionen Tonnen wurde der bisherige Höchstwert aus dem Vorjahr nochmals leicht übertroffen. Das teilt das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Pro Minute werden in Deutschland knapp 1.500 Tiere geschlachtet, davon 1.200 Hühner, 110 Schweine und 7 Rinder. Die deutsche Fleischproduktion geht aber immer mehr in den Export, denn der Fleischverzehr hierzulande sinkt seit mehreren Jahren immer weiter. Aßen die Deutschen 2011 pro Kopf noch knapp 63 Kilogramm Fleisch, sind es mittlerweile gut 5% weniger. WDR aktuell aus der Region. Die Essgewohnheiten im Westen zeigen, Fleisch- und Wurstkonsum liegen im deutschen Durchschnitt. Der Konsum von NRW-Bürgern an Eiern, Käse und Milch dagegen ist weit überdurchschnittlich. Die nordrhein-westfälische Nutztierhaltung konzentriert sich vor allem auf das Münsterland und auf Ostwestfalen-Lippe. Thomas Vogelsang, Geschäftsführer des Bundesverbands der deutschen Fleischwarenindustrie in Bonn. Man sagt scherzhaft, dass Versmold, der Raum Versmold, der Fettfleck der Nation ist, weil dort also die Konzentration der Fleischwarenbetriebe besonders hoch ist. Das hängt damit zusammen, dass wir ja einen starken Bevölkerungszuwachs im Bergbau hatten, im Ruhrgebiet. Und dort hat man dann aus landwirtschaftlichen und handwerklichen Ursprüngen heraus, hat sich dort die Fleischwarenindustrie gebildet, um die Arbeiter im Ruhrgebiet zu versorgen. Und das sind also nach wie vor mittelständische, familiengeführte Unternehmen, die auf eine lange Tradition zurückblicken können. Und deswegen ist also Nordrhein-Westfalen der Standort der Fleischwarenindustrie in Deutschland. Der Fleischatlas 2016 von Heinrich Böll Stiftung und Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, BUND, beschreibt die Lage so. In der deutschen Fleischwirtschaft arbeiten rund 30.000 Beschäftigte, darunter ein Drittel Südosteuropäer, die laut Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten unter dem Strich oft noch nicht einmal den Mindestlohn bekommen, weil sie bei ausländischen Subunternehmen angestellt sind. Manche dieser Unternehmen stellen ihren Mitarbeitern regelmäßig Arbeitskleidung und Material in Rechnung und ziehen diese Beträge vom Lohn ab, so die Gewerkschaft. Und die Höfe? Hier leben mehr Tiere als früher und es gibt mehr Fleischertrag durch Züchtung und intensive Fütterung. Die meisten Bauernhöfe spezialisieren sich immer mehr. Höfe, auf denen mehrere Tierarten gehalten werden, gibt es immer seltener. Die Zahl der Betriebe mit Schweinehaltung in Nordrhein-Westfalen hat sich seit der Jahrtausendwende halbiert. Die Zahl der Hühnerhaltungen ist sogar noch stärker zurückgegangen. Auf der anderen Seite gibt es immer mehr Megaställe. Im Emsland etwa ist eine Anlage für 320.000 Hähnchen genehmigt. Der Fleischkonsum der Bundesbürger ist tendenziell rückläufig, die Produktion aber ist gestiegen. Das bedeutet, die deutsche Landwirtschaft exportiert deutlich mehr als früher ins Ausland, zum Beispiel Schweinehälften, Hähnchenkeulen oder Flügel. Thomas Vogelsang vom Bundesverband der deutschen Fleischwarenindustrie. Nicht nur in Deutschland, in Westeuropa ist der Markt gesättigt und tendenziell leicht rückläufig, während in Märkten außerhalb Europas, insbesondere in Südostasien, die Menschen einen steigenden Wohlstand haben und ihre Ernährungsgewohnheiten ändern. Und insbesondere Fleisch ist also sehr stark gefragt, insbesondere in China und Korea. Was Landwirte und Fleischverarbeiter freut, stört Umweltschützer. So forderte die Organisation Greenpeace im Januar, nicht nur die Zahl der Tiere in deutschen Ställen soll bis 2050 halbiert werden, sondern auch der Fleischkonsum der Bürger. Verbraucherorganisationen rechnen vor. Um 1 Kilogramm Hühnerfleisch zu bekommen, muss man über 2 Kilogramm Futtermittel einsetzen. Beim Schwein sind es 4, bei Rindern sogar 9 Kilogramm Futter, die nötig sind. Das Kursbuch Agrarwende von Greenpeace geht noch einen Schritt weiter. Danach sollen Futtermittel bis 2030 komplett aus Deutschland kommen. Begründung unter anderem, auch die Landwirtschaft muss einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Denn rund 18% der menschengemachten Klimagase entstehen laut UNO bei der Fleischproduktion. Sie trägt mehr zur Erderwärmung bei als der gesamte Auto- und Flugverkehr. Auch auf politischer Ebene geht es um Huhn und Schwein. Im März 2015 publizierte der Wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik, ein Beratergremium des Bundeslandwirtschaftsministeriums, einen Bericht zur Nutztierhaltung in Deutschland. Ergebnis? Die derzeitigen Haltungsbedingungen eines Großteils der Nutztiere sind nicht zukunftsfähig. Beispiel: Masthühner leben circa einen Monat, oft ohne Tageslicht, auf einer Fläche, die pro Tier kaum größer ist als ein DIN A5-Blatt. Bundesagrarminister Christian Schmidt reagierte Anfang des Jahres. Wir unterstützen jetzt den Ansatz Tierschutz vor Leistung bei der Weiterentwicklung der Tierzucht. Wir entwickeln eine nationale Nutztierstrategie und etablieren ein staatliches Tierwohllabel. Das war die Ansage auf der Grünen Woche 2017 in Berlin. Schmidts Gedanke? Das Fleisch von Tieren, die auf einem Bauernhof besonders artgerecht gelebt haben, soll zukünftig mit diesem Label gekennzeichnet werden. Es soll zuerst für Schweine und Mastgeflügel kommen, später auch für Rinder. Der CSU-Politiker bettete diese Idee ein in sein kurz zuvor vorgestelltes Grünbuch für die Landwirtschaft. Wenn wir diesem strategischen Weg des Grünbuchs folgen, werden wir mit breiter gesellschaftlicher Unterstützung gemeinsam die Herausforderungen der Welternährung, des Klimaschutzes, des Tierwohls, der Zukunftsperspektiven bewältigen, gemeinsam mit der Landwirtschaft, gemeinsam mit denen in der Landwirtschaft Tätigen, gemeinsam mit den Bäuerinnen und Bäuern, nicht gegeneinander, sonst wird das kein Erfolg sein. Der Haken dabei: Das Tierwohl-Label ist absolut freiwillig. Landwirte können mitmachen, müssen aber nicht. Es gibt keinerlei gesetzliche Vorschriften. Deshalb halten Tierschutzbeauftragte das Label für Etikettenschwindel. Für die meisten Nutztiere würde sich nichts ändern, so ihre Kritik. Auch die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch hält nichts von Schmidts Idee und fordert stattdessen strengere gesetzliche Vorgaben. Diese sollten sich an der Gesundheit der Tiere orientieren und verbindlich sein. Das Umweltbundesamt wiederum setzt auf Preiseffekte im Portemonnaie der Bürger. Das Amt hatte Anfang Januar 2017 eine höhere Steuer auf tierische Produkte wie Fleisch und Milch ins Gespräch gebracht. Statt 7% Mehrwertsteuer sollten 19% erhoben werden, um Produktion und Konsum zu senken und die ökologischen Schäden zu reduzieren. Umweltministerin Barbara Hendricks, SPD, erteilte der Einführung einer Fleischsteuer aber eine prompte Abfuhr. Und noch eine Initiative. In Supermärkten liegen klassische Leberwurst und vegetarische Wurst oft nebeneinander. Genau das stört Christian Schmidt. Er will Fleischbezeichnungen für vegetarische und vegane Produkte verbieten. Begriffe wie vegetarisches Schnitzel oder vegane Currywurst seien komplett irreführend und verunsichern die Verbraucher. Und weiter? Niemand dürfe bei diesen Pseudo-Fleischgerichten so tun, als ob es Fleisch wäre. Mit dem Vorschlag erntete Minister Schmidt Hohn und Spott. So fragte etwa der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Anton Hofreiter, via Twitter: Wann sehen wir Ihren Kampf gegen die Fleischtomate? Aber es gab nicht nur satirische Bemerkungen. Auch der Veggie-Hersteller berief Sojafit, würde sich gern von traditionellen Fleischbezeichnungen absetzen, so der kaufmännische Geschäftsleiter Bernd Esser. Bei uns heißen Artikel mittlerweile jetzt eben Pflanzgriller, Pflanzknacker und nicht mehr, wie sie früher hießen, nach den Analogien der Fleischwirtschaft. Rund 15 Kilometer westlich von Oldenburg liegt Bad Zwischenahn. Insgesamt 4 Windmühlen prägen das Ortsbild verschiedener Stadtteile. Wegen ihrer knallroten Flügel besonders auffällig? Die 17 Meter hohe Mühle im Ortsteil Kaihausen. Sie erinnert Besucher an einen der wichtigsten Arbeitgeber des Ortes, die Rügenwalder Mühle. Lecker in vegetarisch, jetzt neu von der Rügenwalder Mühle. Meine Freundin ist Vegetarierin und neulich hat sie mir erzählt, dass sie mal richtig Lust auf unseren leckeren Schinkenspicker hätte. Aber das ginge natürlich nicht. Oder geht das nicht doch? Rügenwalder Mühle in vegetarisch? Boah, das war eine Herausforderung. Aber jetzt schmeckt's richtig lecker. Und ich musste wirklich schwören, dass da kein Fleisch drin ist. Ganz neu, vegetarischer Schinkenspicker in 3 leckeren Sorten. Unbedingt probieren. Wer über das Gelände der Firma läuft, grüßt mit einem ortsüblichen Moin. Zu jeder Tageszeit, versteht sich. So ist das üblich in der Region. Heiko Röder arbeitet seit 25 Jahren bei der Rügenwalder Mühle, inzwischen als Produktionsleiter. Der 48-jährige Familienvater ist von Hause aus Fleischer. Ein vielversprechender Beruf im Kreis Ammerland. Also in dieser Gegend hier kann man als Fleischer immer gern einen guten Job kriegen. Und auch früher schon zu meiner Zeit. Ich habe mich nur bei einem Ausbildungsbetrieb beworben, bin sofort angenommen worden, war danach noch eine kurze Zeit da als Geselle, bin dann zur Bundeswehr gegangen und habe mich, ohne eine Bewerbung zu schreiben, bei der Rügenwalder einfach nur mal vorgestellt und auch direkt angenommen worden. In den ersten Jahren konzentrierte sich Röder auf die Fleischprodukte, mit denen die Rügenwalder Mühle bekannt geworden war. Teewurst, Mortadella, Schinken und einiges mehr. Zwischenzeitlich wurde auch eine Bio-Leberwurst produziert, die aber erwies sich als Flop. 2014 dann wurde einiges anders in der Firma. Teile des Sortiments wurden umgestellt auf vegetarisch. Zunächst eine Zumutung für die Fleischer bei der Rügenwalder. Jeder hat das mit Skepsis gesehen, ob das wirklich das Produkt mit Zukunft ist. Aber im Nachhinein muss man wirklich sagen, dass gut, dass er sich durchgesetzt hat. Heutzutage wüsste ich gar nicht mehr, wo wir ohne vegetarisch wären. Die Verbrauchergewohnheiten haben sich eben so geändert, dass man das herstellen muss. Röder betrachtet sich inzwischen nicht mehr als Metzger, sondern als Lebensmittelhersteller, der auf Verbrauchergewohnheiten reagiert. In einem anderen Gebäude auf dem Firmengelände sitzt Godo Röben. Er ist Marketingchef der Rügenwalder Mühle, 48 Jahre alt und beeindruckt durch betont lockeres Auftreten in T-Shirt und Jeans, keine Krawatte, 3-Tage-Bart. Sein Büro schmückt an der Kopfseite ein angeschrammtes großes historisches Firmenlogo, An der anderen Wand eine unübersehbare Zahl an Statistiken, die den aktuellen Geschäftsverlauf beschreiben. Röben arbeitet ebenfalls seit den 90er Jahren bei der Rügenwalder Mühle. Damals allerdings war die Firma eine völlig andere. Der Laden war relativ klein. Wir haben 40 Millionen Euro Umsatz gemacht. Damals noch eben dann 80 Millionen D-Mark. Wir hatten 25 Filialen. Das war eigentlich der Hauptteil des Geschäftes, also dass wir Metzgereifilialen hatten, wo wir alles verkauft haben, von Blutballen bis Hackgrütze, Lapskaus. Und wenn der werte Tierbesitzer in die Filiale kam und sagte, ich möchte Tierfutter haben, haben wir das auch noch gemacht. Röben erzählt von dem großen Schmalzsortiment, das die Firma vor 20 Jahren im Angebot hatte. Oder Gänsebrust. Alles Produkte, die damals gut gelaufen sind, die heutzutage aber Ladenhüter wären. In seinem Büro steht ein langes Regal, auf dem Verpackungen der Rügenwalder Produkte nach Verkaufserfolg gereiht aufgestellt sind. Dieses Regal wird regelmäßig aktualisiert. So kann er jederzeit sehen, was sich gut verkauft und was nicht. Gegebenenfalls Produktlinien umstellen, verändern oder beenden. Insgesamt lässt sich feststellen, die heutige Kundschaft will weniger fettes Fleisch haben und betrachtet tierische Produkte mit viel mehr Skepsis als früher. Das ist zum einen die Massentierhaltung und da kommt eine neue Generation, die das nicht gut findet. Der zweite Punkt ist der Klimawandel, was viele bisher noch nicht wissen, was aber immer bekannter wird, dass die Tierhaltung mehr verantwortlich ist für den Klimawandel als der gesamte Verkehr weltweit. Und der dritte ist eben, dass es nicht umsonst sehr, sehr viele Studien gibt, die eben sagen, zu viel Fleisch und Wurst ist auch der Gesundheit abträglich. Wenn man Fleisch und Wurst herstellt, wäre es grob fahrlässig, wenn man sich da nicht mit beschäftigen würde. Für Röben hieß das, wir stellen einen Teil der Produktion um. Weg vom Fleisch, hin zu fleischfreien Produkten, etwa vegetarischen Frikadellen oder vegetarischem Aufschnitt. Mittlerweile macht die Rügenwalder Mühle 20% ihres 200 Millionen Euro Umsatzes mit vegetarisch, Tendenz deutlich steigend. Anfangs hatte er viel Überzeugungsarbeit zu leisten, erzählt der Marketingchef. Vor allem bei den alteingesessenen Metzgern. Wichtig bei alledem ist aber, so Marketingchef Röben, vegetarische Produkte wie Schinkenspicker oder vegetarisches Mühlenhack müssen aussehen und schmecken wie Fleisch. Nur dann verkaufen sie sich gut. Wir haben mit ganz vielen Vegetariern gesprochen. 80% der Vegetarier und Veganer haben nicht aufgehört, Fleisch und Wurst zu essen, weil sie es nicht mögen. Die lieben Fleisch und Wurst genauso wie der Flexitarier oder der normale Fleischesser. Nur haben sie aus altruistischen Gründen gesagt, nein, ich will für den Planeten, für die Tiere einfach das nicht mehr essen. Aber wenn man denen dann sagt, du kannst jetzt eine Frikadelle essen, aber aus pflanzlichen Proteinen, sind die wahnsinnig glücklich. Dieses Glück bekommt allerdings manchmal Schramm. So zeigten Untersuchungen der Zeitschrift Ökotest sowie der Stiftung Warentest 2016 ein ernüchterndes Bild. Geprüft wurden knapp 2 Dutzend Fleischersatzprodukte. Ergebnis? Nur ein Produkt bekam von den Testern die Note gut. Bei knapp der Hälfte der Waren lautete das Urteil am Ende mangelhaft oder ungenügend. Die Tester kritisierten vor allem, Produkte seien zu fettig, zu salzig, überwürzt oder enthielten glutamathaltige Zusätze, um den Geschmack zu verstärken. Hier gibt es immer wieder Dinge zu verbessern, lautet die Botschaft. Insgesamt aber verändert sich das Konsumverhalten stark, so der Marketingchef der Rügenwalder. In vielen, vielen Branchen hat die Vernunft Einzug gehalten. Das ist erstmal positiv. Da kommt eine neue Generation heran, die sehr vieles in Frage stellt und die vieles auch umstürzen wird. Spiritosen werden immer weniger gekauft, Zigaretten werden immer weniger gekauft. Da ist viel, viel Vernunft bei dieser neuen Generation. Und auch in der Ernährung. Es sind die ganz fetten Produkte wie Schmalz oder Streichwürste werden immer weniger gekauft. Dafür dann eher gesunde Produkte wie Kochschinken. Die Wurst ist die Zigarette der Zukunft. Also da ist ein Riesenumbruch im Gang. Nicht zu Unrecht, sagt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Die Lobbyorganisation der Ernährungsindustrie empfiehlt zwar eine ausgewogene Mischkost inklusive Fleisch- und Milchprodukten, weil so der tägliche Nährstoffbedarf am einfachsten abgedeckt werden kann. Zu viel Fleisch ist aber auch nicht gut, sagt Sprecherin und Ernährungswissenschaftlerin Antje Gahl. 300 bis 600 Gramm Fleisch pro Woche sind optimal. Von daher wäre der Sonntagsbraten wirklich wieder up to date. Aber auch ganz ohne Fleisch ist es möglich, die Nährstoffe aufzunehmen, die der Körper braucht. Am wichtigsten ist dann, sich abwechslungsreich zu ernähren. Eine bunte Mischung aus Obst, Gemüse, Getreide, Nüssen und pflanzlichen Ölen sollte die Grundlage sein. Veganer müssen zusätzlich darauf achten, genügend Proteine über Hülsenfrüchte oder Sojaprodukte aufzunehmen. Eine Sojabohne enthält bis zu 40% Eiweiß. Eine halbe Tasse Bohnen hat damit in etwa so viel wie ein 150-Gramm-Steak. Dazu kommen die Vitamine B und E, Kalium, Eisen und Magnesium. Problematisch ist bei ihnen das Vitamin B12. Da helfen nur Nahrungsergänzungsmittel oder Zahnpasten mit bestimmten Zusatzstoffen. Wer es richtig macht, scheint seiner Gesundheit mit einer fleischfreien Ernährung sogar etwas Gutes zu tun. Antje Gahl. Man hat in Studien festgestellt, dass ja gerade die Vegetarier oder Veganer weniger übergewichtig sind, also einen geringeren Body-Mass-Index haben oder auch weniger an Diabetes leiden, Herz-Kreislauf-Erkrankungen weniger zum Tragen kommen und zum Teil auch in einigen Bereichen auch einige Krebserkrankungen, gerade so im Magen-Darm oder Dickdarm. Und trotzdem, der deutsche Otto-Normalverbraucher lässt sich seine wahren Lieblingsgerichte bislang nicht nehmen. Trotz gesundheitlicher Vorteile und aller Veggie-Angebote. Gehst du in die Stadt, was macht dich da satt? Ne Currywurst. Kommst du von der Schicht, was Schöneres gibt es nicht als wie Currywurst. Wenn ich mir immer diese Top 10 der Lieblingsgerichte in der Betriebsgastronomie ansehe, dann stehen nach wie vor wirklich an der ersten Stelle sehr fleischlastige Gerichte, wie zum Beispiel das Schnitzel mit Pommes oder auch die Currywurst. Daran sieht man schon so ein bisschen, dass wir doch immer noch eine recht fleischlastige Nation sind. Willi, komm, geh mit, ich krieg Appetit auf Currywurst. Reda-Wiedenbrück. Die 49.000 Einwohnerstadt im Kreis Gütersloh ist Standort zahlreicher mittelständischer Unternehmen. Unser Ziel liegt im Industriegebiet, nordöstlich des Stadtzentrums. Hier steht die Zentrale von Tönnies. Meat Convenience Ingredients Logistics lautet die Überschrift auf der Internetseite der Firma. Fleischfertigprodukte Zutatenlogistik. Die englischsprachigen Bezeichnungen deuten bereits die zunehmende internationale Orientierung an. Erst letztes Jahr hat Tönnies einen dänischen Schlacht- und Zerlegebetrieb übernommen. Für die Zukunft gibt es Expansionspläne nach Serbien und Russland. Schon jetzt liegt der Exportanteil bei über 50% des Umsatzes. Tönnies ist ein Familienunternehmen. Die Ursprünge liegen in der Metzgerei von Clemens Tönnies Senior. Er betrieb jahrzehntelang ein kleines Ladengeschäft in der Altstadt von Reda. Seine Söhne Bernd und Clemens begannen in den 70er Jahren dann, die Firma systematisch zu vergrößern und die Fleischverarbeitung möglichst arbeitsteilig und möglichst vollautomatisch zu organisieren. Dr. André Fieldstätte. Das Unternehmen wurde ungefähr 10 Kilometer von hier am Standort in Herzebrock gegründet, 1971. Dort haben Bernd und Clemens die Mauer noch selber hochgezogen und die Mauerkelle geschwungen. Der Produktionsbetrieb, den haben wir heute noch immer in unserer Gruppe. Gleichwohl wurde er schnell zu klein und dann wurde in den 80er Jahren der Plan geschmiedet für diesen Standort hier auf der grünen Wiese und damit für ja wahrscheinlich den größten Schlachthof der Welt. Der 31-Jährige stammt aus Iserlohn und arbeitet seit gut 2 Jahren bei Tönnies. Fielstätte war von 2005 bis 2010 Referent des damaligen CDU-Landwirtschaftsministers Eckhard Uhlenberg. Nach der Abwahl der schwarz-gelben Landesregierung schrieb Fielstätte seine Doktorarbeit, arbeitete in einer PR-Agentur und ist nun bei Tönnies zuständig für die Unternehmenskommunikation. Der Produktionskomplex besteht aus etlichen Gebäuden und ist mittlerweile 50.000 Quadratmeter groß. mit dem noch lebenden Tier fängt die Produktion an. Das heißt, die LKWs mit den Schweinen werden hier angeliefert und werden dann dort entladen, werden im Stallbereich sozusagen beruhigt, werden dann betäubt und dann geschlachtet. Und von dort an findet der Produktionsprozess statt, dass dann die Halbierung der Schweinehälften stattfindet, die weitere Zerkleinerung in den nächsten Schritten, weitere Veredelungsschritte. Daneben und für das Publikum enorm wichtig, der Werksverkauf mit Sonderangeboten sowie ein Restaurant, das Pendlern und Einheimischen günstige Mittagsgerichte anbietet. Hauptsächlich Fleischgerichte, versteht sich. In der Firmenzentrale empfängt den Besucher eine mehrere Meter lange Fotogalerie hinter Glas mit den königsblauen Trikots der Spieler von Schalke 04. Die 4 von Hövedes, die 8 von Goretzka, die 25 von Hüntela. Kein Wunder. Firmenchef Clemens Tönjes ist Aufsichtsratsvorsitzender des Vereins und besteht darauf, dass die Schalker Trikotgalerie immer auf dem neuesten Stand gehalten wird. Aber zurück zum Kerngeschäft. Die Mitarbeiterzahl bei Tönjes hat sich in den letzten 30 Jahren mehr als verfünffacht. Heute arbeiten rund 12.500 Menschen im Konzern. Bei Tönjes werden jährlich etwa 20 Millionen Schweine geschlachtet. Damit liegt der Konzern in Deutschland an der Spitze und erzielt einen Jahresumsatz von mehr als 6 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den größten Lieferanten des Einzelhandels. Die Fleischprodukte findet man im Supermarkt unter den Markennamen Landdiele, Weidemark und Tillmanns, etwa Fleischklößchen in Soße, Gyrosspieße, Cowboy-Ribs oder Wokfleisch süß-sauer. Für solche Produkte sind Konsumenten auch gern bereit, mehr Geld auszugeben, sagen Studien. Darüber hinaus verkauft sich vor allem mageres Fleisch. Der Markt verändert sich. Der Pro-Kopf-Verzehr von Schweinefleisch in Deutschland beispielsweise ist stark rückläufig, vor allem in den letzten Jahren. Die Verkäufe von Geflügel und Rindfleisch dagegen steigen leicht an. Dabei haben deutsche Verbraucher bestimmte Vorlieben. Wir lieben das Filet, das Schnitzel etc., das heißt Produkte, die wir als Edelteile bezeichnen, und weniger Innereien oder die Füße oder die Köpfe, die Schnäuzchen, die klassischen Chen-Artikel, wie wir sie nennen, die werden in Deutschland weniger konsumiert. Dafür gibt es aber international Märkte, und das hat das Unternehmen natürlich dann zu seiner internationalen Größe gebracht, dass wir wirtschaftlich, aber auch ethisch uns dazu verpflichtet fühlen, das komplette Schwein zu vermarkten, und zwar möglichst zu 100%. Das bedeutet, die in der Produktion anfallenden Nebenprodukte wie Schweinefette und Schweinemehle werden ebenfalls international vermarktet und landen später zum Beispiel in Tiernahrung, ebenfalls ein wachsendes Warensegment. Der Tönjes-Konzern ist nicht unumstritten. So verhängte 2014 das Bonner Bundeskartellamt Bußgelder von über 300 Millionen Euro wegen illegaler Preisabsprachen gegen 21 Wursthersteller, darunter auch zwei Tochterfirmen von Tönjes. Im letzten Herbst dann war es nicht möglich, eine Strafe über 128 Millionen Euro einzutreiben, weil die betroffene Firma laut Amt kurz vorher liquidiert worden war. Firmenchef Tönjes selbst bestreitet diese Darstellung, da der zugrunde liegende Firmenumbau schon vor Erlass der Bußgeldbescheide begonnen wurde. Im Februar wiederum wurde bekannt, dass Tönjes Schwarten, Pfoten und Ohren vom Schwein zeitweise nicht mehr nach China exportieren durfte. Laut Spiegel Online war eine Ladung gefrorener Knochen verdorben angekommen. Tönjes sagt, man habe das Fleisch ordnungsgemäß verschickt. Es sei offenbar durch einen technischen Defekt am Kühlsystem eines Containers auf dem Transportweg verdorben. Dies hätten auch die chinesischen Behörden bestätigt. Und die Vegetarier? Tönjes-Sprecher André Vielstätte betrachtet dieses Segment skeptisch. Man beobachtet die Konsumgewohnheiten genau, sagt er. Trotzdem stehen Vegetarier vorläufig nicht im Vordergrund. Wir glauben, dass vegetarische Produkte einen Bereich besetzen. Das tun sie heute schon. Das heißt, das hat eine Berechtigung und auch der Markt hat eine Berechtigung. Gleichwohl sagen wir, wir glauben an unsere Kernkompetenz und das ist das Fleisch. Und wenn man sich es rein statistisch ansieht, glauben wir halt an die 96%. Einerseits obsiegt für Tönjes also der klar größere Markt. Andererseits besteht Firmensprecher Vielstätte auch auf Qualitätsargumenten. Fleisch ist für ihn sogar das bessere Angebot gegenüber vegetarischen Fleischersatzprodukten. Die Liste der Zutaten, die in vegetarischen Produkten drin ist, ist lang. Wenn ich mir die Zutatenliste einer klassischen Salami anschaue, dann glauben wir, dass von den Inhaltsstoffen wir immer das bessere Produkt haben, ja. Liebe Kunden, wir öffnen Kasse 2 für Sie. Wohin geht die Reise der Verbraucher? Weiter an die Fleischtheke im Supermarkt? Zu den Tofu-Regalen der Bioläden? Oder eröffnet die Forschung ganz andere Möglichkeiten? In den USA entwickeln Lebensmitteltechniker seit einiger Zeit Fleisch, das aber nicht mehr aus dem Schlachthaus kommt. Diese neuartigen Steaks und Würste bestehen aus Muskelgewebe und werden in Bioreaktoren herangezüchtet, wie etwa künstliche Organe für die Transplantationsmedizin. Manche Fachleute nennen das Produkt In-vitro-Fleisch. Der US-amerikanische Autor und Tierschützer Bruce Friedrich spricht von sauberem Fleisch, Clean Meat. With clean meat, you take animal cells. Bei sauberem Fleisch nimmt man echte tierische Zellen und füttert sie mit Zucker. Man braucht 3 Kalorien, um 1 Kalorie in Form von Fleisch herauszubekommen. Und das ist 3-mal so effizient wie Hühnchen, das effizienteste tierische Fleisch produziert. Die Methode ist sauberer, gesünder, nachhaltiger. Sie ist in allem besser. Dies ist nicht Science Fiction. In ein paar Restaurants in New York und San Francisco kann man die Resultate bereits verkosten. Journalisten sprechen von Fake-Burgern, die angeblich ausgesprochen wohlschmeckend sind und womöglich eine Nahrungsalternative für den Fleischfresser Mensch bieten könnten. Das Thema ist mittlerweile auch in Europa angekommen. Die Universität im niederländischen Maastricht ist hier federführend. Aber auch in Deutschland wird die Forschung um das In-vitro-Fleisch beobachtet, etwa am Karlsruher Institut für Technologie. Silvia Woll ist hier wissenschaftliche Mitarbeiterin. Ihre Zukunftsvision? Ich denke, das ist durchaus möglich, dass man abends heimkommt und sich eben nicht mehr sein Fertiggericht in die Mikrowelle schiebt, sondern den Bioreaktor öffnet, wo über die letzte Woche das persönliche Schnitzel so entstanden ist, sozusagen. US-Autor Bruce Friedrich geht sogar noch einen Schritt weiter. Er glaubt an eine komplette Umwälzung des Marktes durch neue Labortechniken. Bis 2050, sagt er, wird das meiste Fleisch aus Bioreaktoren kommen oder aus Pflanzen hergestellt werden. I think that's the death knell of raising animals in order to slaughter them. Ich glaube, das ist jetzt der Tod der Zucht von Tieren mit dem Ziel, sie zu schlachten. Fleisch ist kein Gemüse. Wurstesser, Vegetarier und die Wirtschaft. Ein Feature von Michael Brocker und Antje Kiesler. Es sprachen Silke Linderhaus, Simon Roden, Katja Ruppenthal, Christina Maria Greve und Lutz Göhnermeier. Technische Realisation Ralf Felder. Regieassistenz Katharina Schnell. Regie Michael Wehrhahn. Redaktion Frank-Christian Starke. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2017.